Zum 20. Jahrestag der Inspektion Panmunjoms durch Genossen Kim Jong-il gaben am 20. November das Schweizerische Vorbereitungskomitee für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Paekdosan 2017, das Schweizerische Korea-Komitee und die Schweizerische Soziologie-Studentengruppe eine gemeinsame Erklärung ab.